1. Word ein Dieb nacht beim Einbrucher tapt und Debi getotet, so trag der Totschlager kein blutschuld. 2. Word der Dieb jedoch bei Tageslicht gefasst und getotet, so ist der Totschlager schuldig und muss wollen Ersatz leisten. Kann dies nicht, solo wegen seines Diebstahls als Sklaveverkauft werden. 3. Findet man das gestohlene Tier, seis rind, Esel oder Schaf, leben bei ihm, muss das doppelte als Wiedergutmachungsjure geben. 4. Last jemen sein wie freilaufen, so dass es auf einem fremden Acker oder Weinberg weidet und Schaden anrichtet, muss den Schaden entsprechend dem Ertrag des beschädigten Felds ersetzen. Weidet das wie jedoch den gesamten Acker ab, so hat der Verursacher das best seins eigenen Ackers oder Weinbergs als Entschädigung zu geben. 5. Instead ein Führer, das sich auf Gestrup ausbreitet und anschließend getreidhofen, stehens Korn oder an der Feldfrucht verbrennt, so muss der Brandverursacher wollen Ersatz leisten. 6. Hat jemand Geld oder Wert gegenstand zur Aufbewahrung übergeben und dies werden ausdem Haus des Verwehrers gestohlen, so muss der Dieb, falls gefunden wird, das doppelte als Entschädigung zu rückzahlen. 7. Wird der Dieb jedoch nicht gefunden, muss der Hausbesitzer vor Gott schworen, dass sich nicht im Agentum des anderen vergriffen hat, sein Unschuld zu beweisen. 8. Bei jedem Agentums Verbrechen, seis ein Rind, ein Esel, ein Schaf, ein Obergewand oder ein anderer verlorener Gegenstand, bei dem jemand behauptet, seis sein Agentum, soll die Angelegenheit bei der Parteien vor Gott gebracht werden. Erklärt Gott jemanden für schuldig, muss dieser dem anderen das doppelte als Ersatz leisten. 9. Übergibt jemand einem anderen einen Esel, ein Rind, ein Schaf oder ein anderes Tier zur Hut, und Diocese kommt ihm, nimmt Schaden oder Wert gestohlen, wann das ist jemand besucht. 10. So soll ein Eid bei Jahwe die Angelegenheit entscheiden, ob der Hutter sich im Agentum des anderen vergriffen hat. Akzeptiert der Besitzer diesen Eid, so braucht der Hutter keinen Ersatz zu leisten. 11. Wird das Tier jedoch gestohlen, muss der Hutter es seinem Besitzer ersetzen. 12. Wird es von einem wilden Tier gerissen und der Hutter kann dies beweisen, so muss für das gerissene Tier keinen Ersatz leisten. 13. Lädt sich jemand ein Tier von einem anderen und Diocese nimmt Schaden oder kommt ihm, waren der Besitzer nicht anwesend war, so muss der Entleher es ersetzen. 14. Wo der Besitzer jedoch anwesend, braucht der Entleher keinen Ersatz zu leisten. Handelt es sich einen Lohnarbeiter, so ist dies in seinem Lohn inbegriffen. 15. Werfet jemand ein unverlobte Jungfrau und schlaft mit ihr, so muss das Brotgeld für SIE zahlen und SIE zur Frau nehmen. 16. Waget sich erwatter jedoch, SIE im zur Frau zu geben, muss der Mann denek die ablich Mensch silber als Brotgeld für Jungfrauen zahlen. 17. Ein Zauberin soll nicht im Leben bleiben. 18. Jeder, der sexuell Handlungen mit einem Tier vollzieht, soll mit dem Tod bestraft werden. 19. Wer Gottsen opfert anstatt all ein Jahwe, soll dem Bann verfallen. 20. Einen Fremdling sollst du weder unterdrücken noch gewalttätig behandeln, denn selbst wort Fremdling im Land Ägypten. 21. Ein Witwe oder Ways dürft und niemals unterdrücken. 22. Denn wenn du SIE unterdrückst und SIE zu mir im Hilf schreit, wird ICH ihren Hilfruf gewiss erhören. 23. Dann wird ICH zornig werden und duke mit dem Schwert toten, so dass your Frauen zu witwen und your Kinder zu weisen werden. 24. Lest du einem armen aus meinem Volk, der bei dir wohnt, Geld, so sollst du ihn nicht wie ein Wutre behandeln und im kein Zinsen auferlegen. 25. Nimmst du jemandem sein Obergewand als Pfand, so musst du es im Bis Sonnenuntergang zur geben. 26. Den sein Mantel ist sein Einzig Deck, womit sollte sich sonst in der Nacht zu decken. Rufte Ming aber im Hilfen, so wird ICH in Erhoren, den ICH bin barmherzig. 27. Du sollst Gott nicht lasten und einen Vorge setzten deines Volks nicht. Verfluchen. 28. Du sollst deinen Überfluss und das best deines Ertrags nicht verrenthalten. Den Erstgeborenen deiner Son sollst du mir weihen. 29. Ibenso solst du mit deinem Rind und deinem Schaf verfahren, sieben Tage soll es bei seiner Mutter bleiben, am achten Tag solst du es mir darbringen. 30. Sollt mir ein heiliges Volk sein. Fleisch, das im Feld von Wilden Tyren Gerissen wird, dürft nicht essen, sondern sollt es den Hunden vorwerfen.